Deine Fresse hätte gefällt mir mein Arsch umso mehr. Willst du dir den Tag versüßen, dann schau in den Spiegel und rede mit Füßen. Du stehst am Straßenrand und brüllst deine Dummheit weit hinaus. Eines ist dir ganz gewiss, du erntest eine Menge Applaus. Du bist so hässlich, so schrecklich hässlich. Du bist so hässlich, du bist ein Arschloch. Ich hässlich.